Dies sind unsere aktuellen Themen. Erster Warnstreik in Nienburg, Anne-Frank-Ausstellung eröffnet und Münchehagen will Wiedergutmachung. Radio Mittelweser, Lokalnachrichten für Nienburg und den Landkreis. Am Mikrofon Ryan Dykes, guten Morgen. 80 Beschäftigte der Stadtverwaltung und des Kreisverbandes für Wasserwirtschaft beteiligten sich am Mittwoch an einem Warnstreik vor dem Nienburger Rathaus. Diese galt als erste Warnung an die kommunalen Arbeitgeber. Da der Streik nur für wenige Stunden angesetzt war, wurde auch kein Streikgeld ausgezahlt. Trotzdem war die Motivation zum Arbeitskampf in dem zum Streik aufgerufenen Bereich groß, holt Volker Seelend von der Gewerkschaft Verdi in Nienburg hervor. Er rechtfertigte die Forderung von 6% mehr Lohn für die Streikenden. Am Mittwochabend wurde in der St. Martinskirche in Nienburg die Anne-Frank-Ausstellung eröffnet. Unter dem Titel Deine Anne, ein Mädchen schreibt Geschichte, konnte der Trägerkreis zahlreiche Gäste gewinnen. Neben Landesbischof Ralf Meister war auch Superintendent Martin Lechler anwesend. Er weiß, wieso man sich die Ausstellung nicht entgehen lassen sollte. Also zum einen natürlich die Vielzahl von Bildern, die das Leben von Anne Frank nochmal sehr lebendig vor Augen führen. Auch die Gründe, die zu dieser schrecklichen Verfolgungsgeschichte geführt haben und dass diese Ausstellung dann darüber hinaus auch anregt, darüber nachzudenken, welche Konsequenzen wir heute aus all dem ziehen sollen. Was damals schiefgelaufen ist und wo Menschen sich schwer versündigt haben, dass wir das nie vergessen. Zu sehen ist die Ausstellung noch bis zum 4. Mai in der St. Martinskirche in Nienburg. Die Polizei Nienburg sucht weiterhin vergebens nach einem Exhibitionisten. Dieser hatte am vergangenen Samstag eine 77-jährige Nienburgerin im Bereich am Ahornbusch Ecke Drosselhof belästigt. Beschrieben wird der Mann wie folgt. Südeuropäische Erscheinung, ca. 25 Jahre alt, 175 bis 180 cm groß, dunkles Haar, Vollbart, dunkle, knielange Jacke, dunkle Hose sowie akzentfreies Hochdeutsch. Weitere Geschädigte oder Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Nienburg zu melden. Und nun zum Sport mit Philipp Kessler. In der Fußball-Kreisliga will der VfL Münchehagen Wiedergutmachung. Nach der 0-3-Pleite gegen Lese will der Herbstmeister mit einem Auswärtssieg in Rodewald zurück in die Erfolgsspur. Dazu Trainer Gorancho Georgiev. Ja, das Spiel ist für uns ist wichtig. Ja, auch Rodewald, die wollen auch 3 Punkte haben. Ne? Wir versuchen und ich glaube, dass sie muss vergessen und weiterarbeiten und ich glaube, das kommt schon noch besser. Münchehagens stärkster Konkurrent Eistrup bekommt es mit formstarken Husumann zu tun. Weiterhin trifft Deser auf Steierberg, Stöckser auf Haßbergen, Kreuzrück-Hudesdorf spielt gegen Loccum und Intercomata Nienburg reist zu Seppenhausen-Balge. An der Musriede heißt es für alle Zuschauer an diesem Wochenende freier Eintritt. Der ASC Nienburg empfängt Schlusslicht Nenndorf. Beginn der Sonntagsspiele ist um 15 Uhr. Bereits am Samstag um 16 Uhr spielt Rehburg gegen Liebenau. Soweit das Neueste aus unserer Lokalredaktion.